Vor ein paar Jahren wurden die letzten aus den 50er Jahren stammenden Wagen der Kölner Verkehrsbetriebe stillgelegt. Das ist vermutlich nicht weiter wichtig, aber mit diesen Wagen verschwand ein spezifisches Geräusch oder vielleicht besser eine Kakophonie auf einem Abschnitt der Linie 5 zwischen Appellhofplatz und Friesenplatz. In der langgezogenen Kurve Maschinengeschepper und mechanisches Gequietsche, wie wenn der Wagen sich endlich auflösen wolle. Das Geräusch ist mir vertraut von vielen Wegen vom und zum Bahnhof, gleichermaßen ein Geräusch verbunden mit Abreisen und Ankommen in dieser Stadt. Ich stelle mir vor, wie dieser Klang 40 Jahre lang Werktag morgens und abends die Musik eines Arbeitslebens war. Akustische Patina im Lauf der Zeit und entlang eines Weges. Eine der letzten Fahrten der Linie 5 Richtung Friesenplatz, aufgenommen hinter der kleinen Fahrerkabine mit gehäkeltem Vorhang und der Aufforderung, den Fahrer bitte nicht während der Fahrt anzusprechen.